Gedünst schwebt in der Luft. Lästig ist mir der trübe Druck. Das bleiche Gewölk sammle ich zu blitzendem Wetter. Das fegt den Himmel mir hell. Heda, heda, heda, zu mir du Gedicht, ihr dünste zu mir, Donner der Herr, ruft euch zu Heer. Auf des Hammers Schwung schwebet herbei, Gedämpft, schwebend Gedämpft, Donner der Herr, ruft euch zur Heer. Heda, heda, heda. Oder hierher, weich der Brücke den Weg.